Es ist 9 Uhr zur Hörspielstunde des heutigen Abends auf NDR 3. Meine Damen und Herren, bringen wir die Hörkomödie Friedliche Automaten von Karin Bellingroth und Ingomar von Kieseritzky. Das Stück, von den Autoren selbst inszeniert, treibt seinen Spott mit einem Denken, das alle Probleme für lösbar hält, mithilfe eines denkenden Automaten. Mittelpunkt des Spiels ist die Figur des Baron von Heng, Mäzen und Inspirator eines gesellschaftlichen Modells, das durch eine kleine Gruppe von Künstlern, Erziehern, Forschern und Gelehrten verkörpert wird. Baron von Heng, dargestellt von Richard Münch, hat in den zu führenden Gesprächen allen Grund, sich nicht nur einer Lösung der Probleme, sondern eine Endlösung davon vorzustellen. Damit knüpft das Stück an die mit Limbus 1, 2, 3 und so fort bezeichneten Hörspiele Kieseritzkys. Limbus gleich Vorhölle, in der die Seelen, ohne Pein zu erleiden, ihrer Erlösung harren. Hören Sie jetzt Friedliche Automaten. Baron von Heng führt eine unentschlossene, aber von der Geißel der Aufrichtigkeit bestimmte Unterhaltung mit Herrn Olsson, dessen Empfehlungsschreiben schwierig zu lesen sind. Heng erfährt zu seiner Überraschung, dass selbst überdeutlich artikulierte Wünsche rätselhaft bleiben können. Auch das berühmte, zum allgemeinen Gesprächsgebrauch empfohlene Opponent-Proponent-Schema des Hausphilosophen Lohse misslingt, sodass sich Heng wider Willen auf den schwächlichen Standort des Laissez-aller zurückzieht. Der Ursprung des Kunstwerkes und des Künstlers ist immer die Kunst. Das lässt sich wohl nicht leugnen. Ich habe vor 3 Jahren alle Pavillons grün streichen lassen. Nur der Maler Quidde wollte schneeweiß. Über die Komplementärfarben habe ich noch nicht nachgedacht. Haben Sie den Brief meines Professors Söborg gelesen? Ich kann kein Schwedisch. Er ist Däne. Er schreibt da im 2. Absatz, also nach den Höflichkeiten... Ursprünglich waren es 17 Pavillons. Soll ich zur Sache oder zur Person kommen? Die Reihenfolge ist mir recht gleichgültig. Nennen Sie Ihre Wünsche und übersetzen Sie das Söborgsche Schreiben. Professor Söborg schreibt, Herr Olsson ist ein junger Mann von großen Talenten. Aber sein Haupttalent ist seine Anpassungsfähigkeit, seine Bescheidenheit. Er verfügt über erlesene Umgangsformen und leidet, soweit mir bekannt ist, an keinen ansteckenden Krankheiten. Das ist sehr erfreulich, sehr erfreulich. Ich bin heute sterbensmatt und dabei auf fatale Weise munter. Nein, Munterkeit ist der falsche Ausdruck. Ich kenne diesen seltsamen Zustand. Man fühlt sich wie ein Uhrwerk. So, so. Und Sie sind Künstler. Das wäre zu eng gefasst und zu weit. Ich bin Dichter, neige zu einer statischen Ansicht der Dinge und leide sehr unvollkommen unter einem sogenannten tragischen Lebensgefühl. Was ist das? Sollte man's kennen? Um Himmels Willen, nein. Lassen Sie uns lieber zur Sache oder zur Person sprechen. Um Probleme kümmert sich Herr Adam Lohse, unser Hausphilosoph, Übersetzer, Zeichentheoretiker und Liebhaber meiner Frau. Sehen Sie, das ist der Punkt. Sie sagen beiläufig an letzter Stelle Liebhaber. Da fängt der Mechanismus des tragischen Lebensgefühls zu arbeiten an. Sofort springt das Leid mich an und... Ich leide nicht. Ich bin kein Mensch, der ordentlich leiden kann. Das widerstrebt meinem Lebensgefühl. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen. Ich leide immer. Ich fange schon des Morgens an, wenn kein Gegenstand vorliegt. Kein Objekt und kein Subjekt. Einfach so, als müsste es sein. Das erschwert natürlich das Schreiben. Sie erwarten jetzt bestimmt die Frage, mein lieber Olsson, was schreiben Sie? Seit 14 Jahren schreibe ich... Aber ich habe diese Frage nicht gestellt. Später, durchaus später. Um mit dem Biografischen fortzufahren. Sie fahren fort, fahren Sie fort. Welche Berühmtheiten sind bei Ihnen zu Gast? Ich möchte über Sie schreiben, Ihren Lebensläufen nachgehen und Ihre Erfolge beschreiben. Berühmtheiten in diesem teuren Zirkulus. Das ist der Maler Quidde, ein Porträtist, aber ohne Rang, der gerade ein Gruppenbild meiner Kinder herstellt, nämlich von Franz und Franziska und von Eudora. Quidde, Maler? Welcher Pavillon? Pavillon 2, denke ich, oder 3. Dann ist da der Herr Lose, Pavillon 1. Aber der ist nicht berühmt, aber vielleicht wird das noch. Nach seinem Streit oder Disput mit Kama, wer weiß. Wer noch, bitte? Da wäre der Ingenieur Müller aus Hannover. Aber was der macht, das weiß niemand. Nur die Kosten sind enorm. Die Kosten, ach, die Kosten. Aber Sie, Sie sind berühmt als Mäzen, hochgerühmt, dem Fortschritt wohlgesonnen und den Wissenschaften von der Muttermilch ergeben. Was für ein Bild. Als Schriftsteller müssen Sie auf Bilder achten, junger Mann. Und die anderen Pavillons? Wer forscht dort? Forschen ist bei der Erziehung der Ausdruck überhaupt. Die beiden Pavillons Nummer 5 und 6 beherbergen zwei konträre Systeme, nämlich den Herrn Fichtel und den Herrn Bacht. Diese Landschaft ist beinahe bukolisch. Und diese grünen Baumperspektiven, ach, wie könnte man hier schreiben? Lieber Olson, ich bemühe mich seit geraumer Weile, Ihren sprungfähigen Sprechakten zu entnehmen, was Sie wollen, was Sie wünschen, was Sie erwarten. Ihre Empfehlungsschreiben lassen mich im unerquicklichen Dunkel. Bitte kommen Sie zur Sache. Ja, die Sache ist die. Ich trage ein Sujet im Herzen seit 14 Jahren. Im Herzen? Wo Sie wollen. Ein Projekt, einen... Sagen Sie nie wieder das Wort Projekt. Ich kann es nicht mehr hören. Verschonen Sie mich mit Projekten. Es ist ein Sujet. Ein groß angelegter Figurenteppich, der sich um eine zentrale Gestalt rankt. Haben Sie Ihr vorzügliches Deutsch gelernt? Bevor mein Vater bankrott machte, bei meinem alten Hauslehrer, dann bei einem Fräulein Lindström, im Übrigen meine erste Liebe. Bitte fahren Sie doch geordnet fort in Ihrem guten Deutsch. Wenn Sie doch den Brief des Professors lesen könnten, da steht alles und das vollständig, praktisch, analytisch, betreffs meiner Projekte, Verzeihung, Sujets und Pläne. Und meiner Person. Referieren Sie einfach so, ich höre zu, ich höre zu. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe seit 4 Jahren nicht eine Seile zu Papier gebracht. Endlich einmal etwas Positives. Wie machen Sie das? Ein organischer Schaden, eine natürliche Hemmnis, ein künstlicher Impass. Erzählen Sie mir alles darüber. Ach, wo soll ich anfangen? Zuerst ist die bedrängende Fülle des Empfindens, da die ans Licht der Feder will. Mit diesem Bild stimmt etwas nicht. Wenn Sie nur ahnen, was ich meine. Das genügt Ihnen vielleicht. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Schreibgenie entdeckte ich beim Abfassen von Briefen für meine Kommilitonen, ich meine Liebeskorrespondenz. Diese Geläufigkeit, diese Tiefe des Gefühls, diese Einfälle ohne Überlegung, in jedem Satz ein Sophismus magique der Liebe, in der sich das fremde Briefobjekt mühelos spiegelte. Dann gab es eine Zäsur, denn das allgemeine Ressentiment setzte ein. Genau, genau so war's. Ich wollte einen Roman schreiben, in irgendeiner Manier, um auf diese Weise meinen persönlichen Stil zur Blüte... Obacht, die Bilder, kein Stolpern. Verzeihung und Entschuldigung. Ich spitzte meine Bleistifte, trank meine heiße Milch, setzte mich an den Tisch nieder, vor mir reinliches Papier und nichts. Absolut nichts. Junger Mann, Sie sagen mir auf der Stelle klar und kurz, was Sie wünschen, und ich lege mich auf der Stelle nieder. Kurz? Kurz. Sie sind reich, ich bin arm. Ich bedarf der Unterstützung, ich brauche einen Platz. Nahrung, Kleidung, Zuwendung, Inspiration, kurz, warmherzige Fittiche und... Schweigen Sie still, als gäbe es nicht genug Probleme. Mein Werk ruft nach mir, meine wahre Wirklichkeit, denn die Wirklichkeit des Werkes bestimmt sich aus dem, was im Werk am Werke ist. Oh Gott, auch das noch. Im Werk ist das Geschehnis der Wahrheit am Werk. Es werkt und weh ist. Ich sehe schon. Lassen Sie mich gänzlich aufrichtig sein. Auch wenn mir über diesen Versuch vor dem Mittagessen unwohl werden sollte. Ich brauche nicht viel. Mein Werk nährt mich. Gott ist meine Säugin. Es ist heute ein Kreuz mit den Personalpronomina. Ich übernehme auch erniedrigende Arbeiten. Harken, fegen, Latrinen putzen oder schmücken, Gruben ausheben oder Löcher graben. Herr Lose zum Beispiel, die Existenz Loser als Exempel für viele. Lassen wir Quitte beiseite, lassen wir die Erziehersysteme beiseite, lassen wir meine schöne Frau beiseite und ihre stillen Refugien der Erotik. Lassen wir sie vorerst beiseite, Herr Olson. Nicht Schriftsteller, Amateur, Elaborateur. Ich beackerte Blumen, Pflanzen und Bäume. Ich dekantierte das Obst und zapfte den Wein und zöge Furche nach Furche unverlangt. Sie reden ein wenig irre, verständlich in diesem Park-Pavillon-Klima kann man nur irre reden. Wir waren bei Herrn Lose, Philosoph, Universalist. Ich werde Ihnen mein Werk dezidieren. Sie sollten es Ihrer Mutter dedizieren. Ich brauche so erbärmlich wenig zum Leben. Für meine Inspiration und Inventionen ein ruhiges Plätzchen, warme Mahlzeiten, aber unaufwendig. An dieser Stelle, so erinnert sich Herr von Heng, musste eine Pause geschehen, weil ein amorpher Nebel seine Sprechfähigkeit bis zur Blödheit reduzierte. Wenigstens schien der Schriftsteller oder Dichter Olson kein Revolutionär zu sein und als Dichter durchaus mittelmäßig. Auch die erbärmlichste Existenz, ich meine auch die Unterhaltung, was rede ich da, einer erbärmlichen Existenz, kostet Geld. Ich bin heute sehr matt. Ich brauche nichts. Ich brauche extrem wenig. Ein Kämmerchen, ein Stühlchen zum Sitzen, ein kleiner Tisch und ein paar Blättchen Papier. Bitte keine Diminutiva mehr. Denken Sie an meine Nerven. Ich fiele niemanden zur Last. Ich bin die Bescheidenheit selbst. Es gibt keine Exzesse. Gibt es ein Lavabo in meiner Klause? In einem Schraubstock. Ich meine damit meinen Kopf. Selbstverständlich gibt es Lavabos, oh Gott. Sobald sich Heng erholt hatte, rekonstruierte er Kraft seines Gedächtnisses, das zu seiner Funktionslust zurückgefunden hatte, die Unterhaltung oder das Gespräch mit Olson. Klassifizierte die rhetorischen Elemente, verglich das aktuelle Sprechen, das heißt seine Situationsabhängigkeit, mit vergangenen Aktualisierungen und musste zu dem Schluss kommen, eine gänzlich andere Unterhaltung geführt zu haben, als die mit einem melancholisch resignierten »O Gott« abgebrochene. Man muss alles aus dem Leben greifen. Es frisch und aufrichtig darstellen, dann hat das Publikum den vom Autor intendierten Eindruck. Aha. Erfindungen taugen nicht mehr, die Realität zutreffend wiederzugeben. Das mag wohl sein. Ich habe sämtliche Dichter Europas besucht. Eine gigantische, seitraubende und kostspielige Besuchsrunde. Natürlich nur bei Gleichgesinnten. Was Sie nicht sagen. Sie müssen alles über unsere Ziele erfahren. Über unsere Kunst, über unsere grundlegenden Ideen und die Mittel und Methoden. Später, später. Wir wollen ein System der Literatur, eine Achslit, ähnlich der Ars Amatoria. Wir wollen eine komplette Taxonomie, um der Wirklichkeit in ihrer Vielfalt gerecht zu werden. Strukturen gegen die Struktur. Verstehen Sie? Kein Wort. Sehr interessant. Wir wollen einen verbindlichen Kanon, das heißt verständliche Regeln für die Schriftstellerei zur Beförderung der Aufklärung durch Literatur. Sehr schön, sehr schön. Es soll keine diffusen Bewegungen mehr geben, keine unverbindlichen oder wahllosen Motionen der Seele, keine Arrhythmie mehr in der Darstellung des Allgemeinen oder des Besonderen. Wo haben Sie studiert? Ich bin Autodidakt. Wir müssen ein Begriffsarsenal erstellen. Wir dürfen die Realität nicht mehr den Philosophen oder den Physikern oder den Naturwissenschaftlern überlassen. Kurz. Kurz. Bitte doch. Ihre kühle Aufnahme meiner Ideen lässt mich stocken. Ich bin etwas zerstreut. Fahren Sie immerhin fort. Kurz, die Literatur muss immer auf der Höhe der Wissenschaft sein. Was war noch einmal Ihr großes Ziel oder die Aufgabe? Mein Kollege Schmeinitz aus Texel hat entwickelt die Theorie des logischen Stils. Sie müssen sich unbedingt mit unserem Hausphilosophen Lohse unterhalten aus Zwickau. Der hat eine ganz eigentümliche Theorie, ganz eigentümlich. Ich nenne in Stichworten nur die Hauptelemente. Mein Kollege Lams aus Leiden konstruiert gerade das System gemäß den Instanzen Bacons, leidet aber dabei unter schrecklichen Qualen. Ach, Qualen? Was für Qualen? Haben wir erst einmal unsere Zwecke durch unsere Methode rationalisiert, so... Was für Qualen? Auf diesen Punkt vermöchte ich zu kommen, wenn Sie mich nur ließen. Aber bitte. So lässt sich unschwer eine Literatur realisieren, die dem Endzweck genügt. Aha, der Endzweck. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Mein Kollege Amstel aus Krems hat Folgendes festgestellt. Entfernt man das Leiden, die Not, das Herzensweh und die Seelenergüsse etc. aus der Literatur, dann gibt es auch keine Qualen mehr, weil deren subjektive Konstruktion aufgehoben wird in der Positivität der jeweils Objektiven. Oh, lieber Himmel, was wäre denn das für eine Literatur? Wie gern lese ich Ihnen jetzt etwas aus meinem Gesamtwerk. Aber es ruht zuunterst in meiner Reisetasche unter dem Plaid und einem juchten ledernen Necessaire. Später, später. Ich möchte jetzt etwas über Ihre subjektiven Ziele hören, das heißt Ihre Wünsche und Erwartungen an diesem Ort. Lieber Herr Baron von Hing, dieser Ort ist ein Artefakt. Sie haben Pavillons bauen lassen für die besten Geister. Na ja, na ja. Ich darf mit aller Aufrichtigkeit zu Ihnen sprechen? Rückhaltslos? Hier sprechen alle so. Muss an der Atmosphäre liegen. Erkenntnis, Klimax, Klimata. Sprechen Sie, sprechen Sie. An dieser Stelle überwand Heng die Selbstschwächung durch Gähnen. Und eine Art von Aufrichtigkeitswahn, die wahre Geißel, überkam ihn angesichts dieser Ignoranz, als müsse er sich mit Gewalt am Prinzip der fremden Aufrichtigkeit reiben. Und der Schein des Objektiven in dem Grade der Subjektivität verletzte sein problembewusstes Gemüt. Hören Sie zu. Entweder sind Sie ein Ignorant oder Sie sind ein großer, ja, begnadeter Verwechsler. Oh Gott, diese Mattigkeit. Objektivismus, Okkasionalismus, wie immer. Für wen sind das schon Probleme? Auch ich habe, ganz subjektiv, Probleme. Durchaus Probleme. Und ein Problembewusstsein. Gut, so das ehrt sie. Ich dagegen ganz subjektiv bin in katastrophischer Stimmung und die hat objektive Ursachen. Wenn es Ihnen hülfe, vielleicht meine Probleme... Da ist zuerst das Spiritualmaterial, die großen Geister, die Insassen oder die Gäste, die Forscher, die Gelehrten, die Maler, die Dichter, für die ich Exzellenz bin, ihr Mäzen, ihr Volltrottel oder ihre abstrakt-moralische, monetär-distributive Person. Das ist sehr abstrakt. Man könnte besser helfen, beispringen und tun, wenn Sie ins Detail gingen. Es ist eine Geschichte, die Geschichte meiner Müdigkeit. Ich bin aller Dinge und aller Personen, aller Situationen und aller Gespräche darüber unendlich müde. Mehr als müde. Todesmatt. Mögen Sie einen Cognac? Ich trinke nur, wenn ich betrunken bin. Ich verstehe. Eine objektive Inversion. Ja, die Probleme und ihre Geschichte. Das sind zuerst meine Kinder, alle missraten. Das sind die Erzieher, Fichtel und Bacht. Und da ist meine Frau mit ihren Liebesexperimenten. Liebesexperimente? Ich verstehe schon. Und kein Wort. Umkreisen wir weiter. Mein Tedium vitae. Margot wollte systematisch alles über das Prinzip Liebe lernen. Was sie in einem längeren Prozess kennenlernte, war die weibliche Unlust an der männlichen Lust. Eine kluge Frau? Außer Frage und schön dazu. Dieser Umstand macht ihrem letzten Liebhaber die größten Sorgen, das heißt, er leidet. Eskamotiert, also entfernt man das Leiden, dann... Reden Sie keinen Unsinn, weder subjektiv noch objektiv. Dieser Mann, der letzte in ihrer Experimentierkette oder Erfahrungsschleife, ist unser Hausphilosoph Lose, der sich eigentlich auf einen Disput mit dem englischen Empiristen Karma präparieren müsste. Natürlich kommt Lose zu nichts. Er beschreitet die Landschaft, kritzelt unabsendbare Billets und flennt. Für einen Philosophen ein unwürdiger Zustand. Und Sie empfinden Mitgefühl, brüderliches. Ich bewahre, ja, Abscheu. Aber ich kann ihn verflucht gut verstehen. Und worin besteht sein Unglück? Sie erhört ihn nicht. Oder sie hält ihn hin, oder sie gestattet von sich nur unerhebliche Zonen. Ich weiß es nicht. Dann sind Sie gekränkt? Stimmte Ihre Erfassung der Realität, wäre das eine Unmöglichkeit im Denken. Sie verlagern alle Probleme ins Innere. Dann ist da der alte Baron, mein Vater, der seit 14 Jahren ununterbrochen zu sterben wünscht. Ich sehe, Sie leiden unter einer Vielzahl disparater Probleme. Das lässt sich wohl sagen. Jedes Jahr unternimmt er einen Selbstmordversuch, der ihn nie tötet, aber krank macht. Das letzte Mal jagte er sich eine Kugel in den Schädel, aber die Kopfschmerzen erträgt er mit geradezu christlicher Geduld. Obwohl er Agnostiker ist. Ich bekenne mich zu einem überall obwaltenden höheren Wesen, das... Einmal sprang er aus dem Bodenfenster und brach sich beide Beine. Vor 2 Jahren versuchte er sich zu ertränken, aber der Weiher war zu flach und er bekam eine Lungenentzündung, der mit Geduld standhielt und so fort. Ein bewundernswerter Mann, ein Stoiker. Naja, Müller mit seinem Experimentum Machinum wäre nicht weiter erwähnenswert. Wie alt ist Ihr Herr Vater? 96. Und er hat schon 28 Abschiedsbriefe verfasst. Alle erlesen, immer ein wenig wackeliger und schwankend in den Stimmungen. Wo war ich? Müller. Ja, Müller. Müller baut Denkmaschinen. die bestimmte Operationen vollführen sollen, gemäß der menschlichen Intelligenz. Aber darüber können Sie Herrn Lose befragen. Quält Sie die Sinnfrage? Was ist das? Ich habe allzu viele Probleme, um mich auch noch darum zu kümmern. Dafür habe ich Verständnis. Es sind die Kosten. Misslingt Müllern ein Experiment, so zerstört er in einem cholerischen Anfall alle Elemente, die das Misslingen konstituiert haben, und fängt unverdrossen von vorne an. Aber diese Weise des Fortschreitens geht ins Geld. Aber das ist nicht das Schlimmste. Auch der Maler Quidde ist eher eine Nebenfigur in diesem Pandemonium der Ideen, der Zustände und Befindlichkeiten. Ich könnte meinen Pavillon zahlen, falls ein Pavillon zufällig leer steht. Was für eine Aufrichtigkeit. Nur das Essen müsste gut sein. Gemeinschaftsküche verträgt mein Magen nicht. Aber allein esse ich auch nicht gern. Der familiäre Circle zieht Sie an. So ist es. Vielleicht dreimal die Woche. Meine Essgewohnheiten sind exzellent. Die Essgewohnheiten von Schütte waren perfide. Der große Dichter Schütte hat bei Ihnen residiert? Ja, ja, das hat er. Zu all diesen Kalamitäten kommt hinzu, dass sich zwei Erzieher vorgestellt haben. Ich erwähnte sie, denke ich, und dann erwarten wir noch Lemros, einen reisenden Erfinder, der etwas vorführen will, aber ich habe seinen Brief nicht verstanden. Welche Zelebritäten, Exzellenz! Der große Lemros! Er soll mir die Lebensfrage beantworten, wie man die richtigen Fragen stellt. Welche Heizmöglichkeiten gibt es in den Pavillons? Sie sitzen hoffentlich bequem, Herr Bacht. Und der Pavillon ist nach Ihrem Geschmack. Man kann nicht klagen. Ich klage nicht. Ich habe ein paar Fragen an Sie, ehe ich sie den Kindern vorstelle. Ist Ihnen der Laplace'sche Determinantensatz geläufig? Soviel ich weiß, war Laplace ein Opportunist. Und die Wahrscheinlichkeitsrechnung, nun, manchmal ist sie brauchbar, dann wieder nicht, mitunter... Aha. Sie wollen sich nicht festlegen. Sagen Sie bitte, sind Sie Analogist oder Anomalist? Je nachdem, von Fall zu Fall, bin ich als Pädagoge der Auffassung, das Sprechen sei unmittelbar ein Ausdruck des Denkens und damit den analogiestiftenden Gesetzen verpflichtet. So bin ich durchaus Analogist. Bin ich dagegen für eine gewisse Gesetzlosigkeit im Denken oder Sprechen, gemäß den Zwecken, so bin ich auch Anomalist. Es ist dies eine Frage des Gegenstandes, des Falles oder der Situation. Nun gut, wie steht es mit Ihren Auffassungen über Musik, die bildenden Künste, die Literatur? Alles, was dem Kinde frommt, ja, ich bin für alles, was der Kinder Phantasien im Rahmen ihrer kleinen Möglichkeiten entfesselt. Huldige dabei in nahezu allen Fällen der reinen Anschauung und im Übrigen dem Denthodschen Grundsatz. Was noch nicht ist, soll werden. Sehr gut, sehr gut. Wenngleich ein wenig vage. Nun gut, irgendwelche Affären, dagegen wäre nichts einzuwenden bei der Einhaltung gewisser Regeln. Schreiben Sie Ihrer Mutter? Wie? Meiner Mutter? Die ist nicht mehr. Sie hat mich gelehrt, mit dem Herzen zu denken, wofür ich ihr danke, aber worunter ich mitunter immer noch leide. Das müssen Sie später erzählen. Das interessiert mich. Und Affären? Nein. Ich war 7-mal verlobt, wobei mir meine enorme Herzensbildung überhaupt nicht half. Im Gegenteil. So, so. Nun eine andere Frage. Lieben Sie Kinder? Kinder? Les enfants, Sie sind mein Ein und Alles. Sie sind die kleinen Sonnen meines Lebens. Ach, die Kindheit und die Kindheiten, die Kindereien und die Kindlichkeiten, wie vertraut. Diese gespannten kleinen Zustände und verwickelten Lagen, diese gehüteten Refugien ihrer Seelen und ihrer allzu offenen Proszenien. Sie scheinen viel von Kindern zu verstehen. Wie steht es mit der Gesundheit? Armut, Disziplin und meine Herzensbildung haben mich niemals ein zweifelhaftes Leben führen lassen. Dies freut mich zu hören. Haben Sie eine bestimmte Theorie der Erziehung? Meine Intentionen und pädagogischen Inventionen sind immer nur auf das alleinige Ziel der Wahrheit gerichtet. Das ist mir zu allgemein. Welcher Wahrheit? Ich will die kindlichen Gemüter nicht für alle möglichen Wahrheiten disponibel halten. Ich will ihnen keine Stoffe vermitteln, das heißt kein Wissen, das so allgemein ist, dass es nur wieder einer Wahrheit... Schön, schön, davon später. Was halten Sie vom gesunden Menschenverstand? Lassen wir das Parlieren oder Resonieren über die Wahrheit einmal beiseite. Was halten Sie von Reid und dem gesunden Menschenverstand? Das mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand ist eine überaus verwickelte Sache. Wenn Sie erlauben, möchte ich Ihnen darüber Auskunft geben, wenn ich eine aufrichtige und wahrheitsgemäße Antwort weiß. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass er in meinen Augen bisher entschieden mehr Schaden als Nutzen gestiftet hat. Eine sehr zufriedenstellende Antwort, für die ich Ihnen danke. Darf ich eine Frage stellen, mit Verlaub? Bitte sehr. Gibt es in meinem Bett eine Schlummerrolle? Ich kann nicht sein ohne Sie. Ah, das wird sich wohl auftreiben lassen. Ich danke Ihnen. Ich erlaube mir ein paar Fragen zur Person und zur Sache. Ich bitte darum. Ist Ihnen der Laplace'sche Determinantensatz geläufig? Durchaus. Aber ich bin leidenschaftlicher Indeterminist. Sehr gut, sehr. Soweit man mit Leidenschaft dem Indeterminismus anhängen kann. Ich bin nicht umsonst Erzieher geworden. Nun gut, ich bitte Sie, meine Frage nicht als beliebige aufzufassen. Ich fasse Fragen grundsätzlich nicht als beliebig auf. Sind Sie Analogist oder Anomalist? Sofern die Analogie nicht anomal ist, hänge ich selbstverständlich auch dem Analogieprinzip an. Immerhin eine schlagfertige Antwort. Schätzen Sie Musik? Sofern sie die Denkbewegungen nicht stört. Nehmen Sie starke Getränke zu sich? Sofern es meine Obliegenheiten erlauben, trinke ich des Sonntags einen Viertelliter Rotwein mit Wasser. Sehr maßvoll. Wie steht es mit Frauenbekanntschaften? Affäre, kurz des Interesses diesbezüglich. Ich unterrichte meine Mutter alle 2 Monate brieflich über mein Wohlergehen. Immer besser. Pflegen Sie, mit dem Herzen zu denken? Dazu hat uns der gnädige Herr den Verstand gegeben. Zum Denken, meine ich. Literatur? Schöne Literatur? Poesie? Nur sofern ihre Wirkung auf das kindliche Gemüt keine intermittierende, intervenierende oder diffuse ist. Sie haben da einen erstaunlichen Wortschatz. In Krakau, Göttingen und Helmstedt. Mein verehrter Lehrer war Professor Schleime in Göttingen. Das tut im Augenblick nichts zur Sache. Haben Sie einen Wahrspruch, ein Motto oder ein Programm? Carpe diem ist mir tagsüber ganz lieb. Ansonsten und zu allen Zeiten ist mir die Sentenz des Terenz wichtig gewesen. Nihil tam difficile est, quin quarendo investigari possit. Zu Deutsch, nichts ist so schwer oder schwierig, als dass es nicht erforscht werden könnte. Eine andere Frage. Schätzen Sie Kinder? Die Bewirtschaftung der kindlichen Gehirne ist die höchste Aufgabe des vollen Pädagogen. Und ich rufe mit Thomas von Aquin. Es ist Mittagszeit. Sagen Sie es leise. Omnis ordinatio est rationis. Zu Deutsch, die Ordnung ist das Siegel des Geistes. Schöne Sentenzen, lieber Fichtel. Anspruchsvolle Sentenzen. Sind Sie ansonsten gesundheitlich intakt? Meine Gesundheit ist in jeder Beziehung, über jeden Zweifel erhaben. Abgesehen von kleinen Anfällen, das heißt... Absenzen, hin und wieder ein Zimal. Nichts Ernsthaftes. Schön zu hören. Sagen Sie, Sie schreiben doch nicht heimlich. Sie produzieren doch nicht heimlich in der berühmten Kammer, in Ängsten und benebelt. Ich führe lediglich über meinen Stuhlgang gewissenhaft Buch. Und über die Fortschritte der Zöglinge. Huldigen Sie bestimmten Methoden? Haben Sie bestimmte Lehrinhalte? Gemäß der Bedürfnisse der Zöglinge? Die Frage der Bedürfnisse ist ein weites Feld. Ansonsten und auch überhaupt. Vorstellungen, Abstraktionen, Voluntarismus, gezügelt durch die Moralen. Was halten Sie vom Common Sense von Sir Reid und seinem gesunden Menschenverstand? Eine der notwendigen Erfindungen des menschlichen Geistes, wie die Ethik zum Beispiel. Aha, so. Nun, Sie werden müde sein. Benutzen Sie schlimme Rollen? Ich schlafe ohne Rolle und Kissen wegen der gleichmäßigen Verteilung des Blutes und seiner Zirkulation. Mit Wehmut erinnerte sich von Heng an die Entwicklung des großen Plans, dessen Realisierung eine Veränderung des Kosten-Nutzen-Gefälles hätte einleiten können. Aber der Wissenschaftler Müller hatte einen schlechten Tag gehabt. Es musste verschiedene Ursachen geben oder, wie der Philosoph Lohse sich ausgedrückt hätte, debakelhafte Folgen diverser Gründe. Denn er machte einen Unterschied zwischen der Relation von Ursache und Wirkung und der Relation von Grund und Folge. Jedenfalls hatte Heng diese Unterhaltung so frisch im Gedächtnis wie alle Elemente des Misslingens. Alles zu Ihrer Zufriedenheit, mein lieber Müller. Angeregt und munter durch Ihre kraftvollen Operationen. Es geht so. Es geht durchaus so. Und woran arbeiten Sie gerade? Ach, immer Leibniz, aber auch Babbage. Während die Occam-Übersetzung stockt. Es ist die Stelle über mentales Sprechen. Also mentale Namen wie Verben, Adverbien, Konjunktionen und Präpositionen. Ich sehe. Wie immer mittendrin. Schlafen Sie gut? Sind Sie bei Kräften? Die Verdauung funktioniert? An Appetit hapert's nicht? Ich schlafe schlecht. Ich bin recht kraftlos. Die Verdauung funktioniert nicht. Und der Mangel an Appetit ist beklagenswert. Hat Monsieur Arpeau versagt? Ach, dass selbst die beseeltesten Werkzeuge versagen müssen. Gliedermüdigkeit, zu schneller Puls, Brustwandschmerz, Verhärtungen im Darm, unfassbare melancholische Zustände, Stillstand der Entwicklung der Autoklave-Theorie praktischer Teil. Ja, mir geht es ganz ähnlich. Aber wir sind nicht hienieden, um zu klagen. Handeln heißt unsere Devise, gerade in diesem komfortablen Zirkulus. Unbedingt. Denn es geht uns ja nicht schlecht, nicht wahr? Man darf sich hier in jeder Beziehung autonom organisieren. Äußere Not ist nicht vorhanden und die Freiheit absolut. Auch die zur geordneten Selbstorganisation. Sie verstehen mich? Ohne Zweifel. Und man hat es doch bequem. Was für ein reizender chinesischer Paravent. Und neue Brokatkissen, wie ich sehe. Man muss auch ruhen zwischen den Motionen und Operationen. Wer wüsste das nicht? Gestern dichtete ich... Himmels Willen, wie? Was? Dichtete ich das Klosettrohr ab. Schön. Aber wir haben denn doch gewisslich andere Aufgaben, dringlichere, nicht wahr? Unbedingt. Jawohl, durchaus. Ich komme jetzt zur Sache. Ich habe einen Plan, der Ihre Seele erheitern wird und Ihren großen Intellekt wird jubilieren lassen. Einen Plan? Mein lieber Professor, Sie sollen mir den großen, universellen, moralisch-didaktischen Automaten bauen. Wie? Einen was? Ich habe vor dieser Unterhaltung den Philosophen Lohse konsultiert. Technisch, praktisch soll es keine Schwierigkeiten geben. Ist der theoretische Teil einmal gelöst, weiter in diesem schönen Texte. Diese Maschine, dieser Automat oder diese Apparatur muss natürlich ein paar Eigenschaften haben, wie ich in der Generalbezeichnung schon andeutete. A. Lohse sprach von einem unendlichen Speicher, was immer das ist. Sie werden es schon richten. B. Von einer Selbstprogrammierung und... Einen unendlichen großen Speicher gibt es nicht. Erhalten wir uns nicht mit läppischen Einzelheiten auf. Der Automat soll und muss sämtliche Fragen beantworten können, die man ihm gemäß seiner Kapazität stellt. Sehe ich vom anthropomorphen Teilaspekt ab, so wünschen Sie nicht mehr und nicht weniger als einen Automaten mit Bewusstsein. Ja, ich sehe, Sie befinden sich auf dem richtigen Weg. Das bedürft im Ansatz einer Sequenz von Gleichungen, die... Über Details können wir uns später kümmern. Weiterhin möchte ich sozusagen viele Koppelungen. Koppelungen? Was meinen Sie praktisch theoretisch mit Koppelungen? Ich will die beiden Erzieher als organische Teile implementieren. Aber... Ferner sagte Lose, es müssten zwei Teile sein, gemäß der linken und rechten Hemisphäre des menschlichen Gehirns, nämlich ein induktiver Teil und ein deduktiver. Aber über die Funktionsweise weiß ich überhaupt nicht. Und welche Eigenschaften soll dieser Automat noch haben? Moment. Dies sagte Lose mit Nachdruck und Ernst. Der Automat muss fähig sein zur Introspektion. Dann müsste der Automat Gegenstand seines eigenen Denkens sein. Das ist eine Unmöglichkeit. Ah, das sind Kleinigkeiten, die dem menschlichen Forschen vorgegeben sind. Aber eine solche Maschine kann immer nur das verrichten, für das wir ihr regelgemäß Anweisungen geben. Also Programme. Und diese Programme... Das ist mir viel zu kompliziert. Ich fasse noch einmal zusammen. Bitte, warum wollen Sie dieses Unding, diese Maschine haben? Zentralisation ist das Zauberwort. Auf Schloss Heng entgleitet mir alles. Ich bekomme unzureichende Informationen oder unvollständige. Ich überschaue keine Prozesse mehr, mögen sie noch so dynamisch verlaufen. Die Erziehung der Kinder misslingt gründlich. Kurz, ich wünsche absolute Kalkulierbarkeit dieser kleinen Gesellschaft. Was für ein Plan, was für eine Idee. Sie wollen ein Modell mit Eigenschaften, die einem zweiten Modell... Legen Sie alles schriftlich nieder. Machen Sie eine Liste Ihrer Materialbestellung und... Ja, bitte? Mir ist noch etwas eingefallen. Verzeihen Sie die laienhaften Fragen. Wie ist es mit der Moral? Mit welcher? Mit der Moral des Automaten. Ließe sich das so sagen? Sie wünschen eine Maschine mit Moral. Sie wünschen die Konstruktion einer Maschine... Aber einer nach dem Bild des Menschen... Ja, Sie haben mich verstanden. Bei Ihrer Intelligenz wäre ein Missverständnis auch unmöglich. Haben Sie an eine bestimmte Zeit der Vollendung gedacht? Genügen 4 Monate? Lieber Herr von Heng, das Fundamentalprogramm sähe so aus, dass ich diese künstliche Intelligenz in dieser gewünschten Form komplett mit Sinnesorganen ausstattete, mit denen der Automat die Welt erführe. Inklusive einer Kindheit, bis in absehbarer Zukunft die Analyse der Welt zusammenfiele mit jenen Eigenschaften... Sie werden wieder viel zu speziell, aber ich sehe mit Vergnügen, wie Ihre Lebensgeister sich beleben, Ihre Augen glühen und Ihre Haare stehen zu Berge. Das ist der rechte Geist. Weiter so. Natürlich sind Sie auch ein Objekt, so wie ich das Ihre bin. Betrachten wir allgemein... Mein Gott, sind Sie schön. Weiter, weiter, weiter. Im weitesten Sinne alles, worauf unser Bewusstsein sich richtet. Was sagt Fichte? Fichte? Pardon, ich bin zerstreut und verzweifelt. Kein Subjekt, kein Objekt, kein Objekt, kein Subjekt. Und nun mischen Sie noch die Begierde ins Objektive. Sie machen die Sache schwieriger, als sie ist. Ich möchte Sie küssen. Reden Sie über nette Dinge. Darüber, was so materiell durch die Maschinerie und Fabrikation des Gehirns geht. Sehe ich Sie, bin ich verloren. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Mein Gehirn gehorcht den winzigsten Nebenreizen, liebste Margot. Ein für alle Male. Liebe gibt's nicht. Sie wollen tauschen. Betrachten wir gemeinsam unsere traurige Geschichte. Unser inniges Gespräch über den Calculus Ratiocinator im Mai in den Bibernellen. Unsere lebhafte Unterhaltung am Teich über den Obskurantismus. Ich liebe Sie. Was halten Sie von Hengs Plan? Sie meinen die Maschine? Den Automaten. Es gibt da ein paar Unmöglichkeiten logischer Natur. Welche? Bitte mehr Tempo. Es ist heute so mühsam. Die Denkoperationen geordnet. Dieser Automat soll ein Subjekt sein, aber das Denken geschieht, sub specie machine, weil die Struktur dieses Automaten subjektlos das System Wissen ist. Wie sähe denn eine physikalische Beschreibung aus, wenn es Müller gelänge, seinen Automaten vollständig auszustatten? Ich spreche nicht weiter, ich lasse mich nicht ausbeuten. Der wahre Tausch? Küsse gegen Sätze? Wie kindlich von Ihnen. Besteht die Sprache per Ex oder der Korpus, die Maschine Struktur, nicht aus der sie konstituierenden Menge aktueller Äußerungen, gleichgültig über welche Objekte, so lassen sich ihre Elemente oder ihre Konstituenten nicht physikalisch, lexikalisch, systematisch beschreiben, sondern nur in Relationen von etwas. Was? Während die Elemente der Liebe, was eine Maschine oder einen Automaten charakterisiert, das ist Zuverlässigkeit und Beständigkeit im Prozess, Geschehen selbst, wie in der Liebe, im Epizentrum automatischer, was habe ich gerade gesagt? Durchaus Vernünftiges. Nur sind Sie unbeständig und wenig zuverlässig. Ich wünschte manchmal, Sie wären ein Automat. Dann wäre der Umgang mit Ihnen wesentlich angenehmer. Sie dürfen mich jetzt küssen, aber bitte kurz und trocken. Nach einer äußerst merkwürdigen, irreführenden und sprunghaften Unterhaltung mit dem Wissenschaftler Müller, in der Heng über Fortschritte im Gang des Experimentum Machinarum hören wollte, knüpfen sich kurz nach dieser Unterhaltung alle seine Hoffnungen auf das Erscheinen des Erfinders Lümross. Mein lieber Müller, großer Meister, was macht der Automat? Der Automat, da steht er, der Automat. Ist Ihnen nicht gut? Oh, mir geht es blendend gut und immer besser, sodass mit Verschlechterungen überhaupt nicht zu rechnen ist. Sollte man überhaupt noch berechnen wollen und das... Ermannen Sie sich bitte. Wo ist der Automat? Da steht er. Der Automat, der Digestor, der Auflöser und Zerteiler, auch Autoklave genannt. Ich sehe nur einen Topf. Das ist er. Da, der große Digestor. Ich verstehe nicht. Dieser tiefe Topf aus Email und dem seltsamen Deckel soll der Müllersche Universalautomat sein? Es ist der 9. Automat. Die ersten 8 explodierten. Es gab auch einen Impass mit einem wüsten Entschlupf. Bitte nehmen Sie einen Schluck Brandy. Machen Sie Gehirn inflammabel. Danke. Danke, ich bin schon inflammiert. Es wird eine Revolution. Ich erkläre Ihnen die Funktionsweise. Betrachten Sie dabei die Explosionszeichnung an der Wand. Der Digestor kann durch einen aufgeschliffenen Deckel luftdicht verschlossen werden. Wo ist der Automat? Ich verbiete Ihnen das Geschwätz über dieses Ding mit Deckel. Die ersten explodierten. Bitte sprechen Sie lauter. Ich kann Sie kaum verstehen. Nummer 4 hat mich entmannt, trotz der Bleischürze. Die relative Ruhe des Apparats in Zeit und Raum einerseits und meine exponierte Position in dem gleichen Raum und gleichen... Müller! Bitte Disziplin! Bitte klären Sie mich auf! Wir alle haben unsere Verwirrtheiten. Die geistige Anspannung bei Ihnen war immer zu groß. Alles verständlich. Aber wo ist die Maschine? Ich habe sie im Schädel zusammengesetzt. Und sämtliche Simulationen... Es geht nicht. Es wird nicht gehen. Sodass beim Kochen hohe Dampfspannung und entsprechend hohe Temperatur entsteht, unter deren Einfluss Speisen schneller gar werden. Hätten Sie ein Stück Brot für mich? Habe seit einer Woche nichts gegessen. Bei aller Rationalität, Aufrichtigkeit und Klarté neigte Herr von Heng nicht zu erleichternden Selbstgesprächen, obwohl er im Augenblick Lust dazu hatte. Aber das Führen eines solchen Gespräches wäre ein Irrweg eines freien Geistes gewesen. Im Augenblick empfand er selbst seine mit dem Erfinder und seiner Maschine verknüpfte Hoffnung als degoutant, als eine lediglich flottierende Maßnahme des vorausschauenden Geistes, die dem wahren Chaos nicht gerecht wurde. So wurde er einen Augenblick heiter gestimmt, als er des Dichters Olsson ansichtig wurde, der, vertieft in einen einsamen Sprechakt mit sich selbst, in einem Laubhaufen gestrandet war. Guten Tag, Herr Baron. Müller ist verrückt geworden. Sie wissen es auch schon. Jedenfalls einem gewissen Wahnsinn nahe, aber nicht dem Brauchbaren. Und mir geht es nicht besser. Ich bin ganz verwirrt. Wie äußert sich die Verrücktheit. Äußern Sie sich ungeniert. Er tapert. Und er faselt. Das ist noch kein sicheres Zeichen. Was noch? Er überfiel mich westlich meines Pavillons, umklammerte meinen Arm, Sie sehen den Riss, und sagte, während sein Atem schrecklich stank, es liegt an den Papinschen Druckverhältnissen und ich unterm Deckel. Hat er etwas über den Universalautomaten geäußert? Den was? Er sagte, wo kriege ich die Konstanten für seinen Kategorienapparat her? Bitte ein wenig schneller und präziser. Gott, das war ein ganzer Monolog, der anhob mit dem leidenschaftlichen Anruf Nomina sunt consequentia rerum. Weiter, weiter. Es wäre dies, sagte er weiter, die erhabene Rekapitulation des menschlichen Gesamtwissens in einer Nussschale, aber abrufbar, abrufbar. O motu flucutunas. O motu fluctuans, wenn schon. Verzeihung, dann sagte er Verworrenes über Sie. Über mich? Ja, bitte, pardon. Sie sollen die Wissenschaften fördern, aber was verlangen Sie? Die absolute Herrschaft über ein Modell. Und hätten Sie die Parameter, dann... Und dann? Den Rest habe ich vergessen. Dann hat er noch vom Besitz geredet, von Besitzstandswahrung um jeden Preis, und dann rannte er davon. Der wahre Irrsinn hier. Wie bitte? Ich war in Gedanken. Mir scheinen hier alle verrückt zu sein. Zum Beispiel dieser Maler Quitte. Naja, lenken Sie mich ab. Sie haben ein aufmerksames Auge. Sie müssten nur berichten, lernen auf der Grundlage von Beschreiben und Erklären oder beidem. Quitte stellte ein Porträt von mir her. Ganz ordentlich, man sah deutlich, das ist Olson und niemand anders. Aber dann legte er eine Art Grundierung über mein Porträt. Zuerst grau, dann braun und dann weiß, so dass... Nichts mehr zu sehen war als diese 5 Schichten. Aber ja, nichts mehr zu sehen, als hätte er nie gemalt. Quitte nennt diese Art gründlicher Tilgung absolute Bilder. Hat er für die letzte Schicht seinen Penis benutzt? Nein. Quitte sagte, das sei unmöglich, wegen einer Entzündung des Präputiums nach der Fertigstellung eines Porträts von Madame Margot. Pfui Teufel, Margot auch. Ja, ja, absolute Bilder, absolute Maschinen, absolute Menschen. Ich habe ein Tagebuch angefangen, um diese Zustände zu beschreiben. So, so. Können Sie denn arbeiten? Ich meine, schreiben? Ich habe es versucht, aber verstehen Sie, diese Isolation zum ersten Mal... Kein erfahrener Reisender. Zum ersten Mal von zu Hause fort. Ich bringe keine Seile aufs Papier, allein auf mich geworfen, auf diesen Haufen Unrat. Aber ich weiß jetzt meine Aufgabe. Aha, und die wäre... Man muss die Seele anschauen, die kleinste ihrer Regungen aufschreiben und dann... Passiert gar nichts. Hier schreibt ein jeder Tagebuch und beobachtet die kleinsten Regungen seiner Seele. Sind Sie schon dem Philosophen Lose begegnet? Oh ja, Lose. Ein schwieriges Gespräch, aber einseitig. Er war allein? Durchaus allein, aber erhitzt oder erregt. In einer seltsamen Stimmung oder einer angespannten Seelenlage. Das ist er ja immer, unser Lose. Oh, Margot. Er fixierte mich mit seinen blauen Augen, seine Haare fielen in die Stirn, er führte dauernd seine Fingerspitzen zusammen und trennte sie bei jedem Satzteil, blitzschnell. Zitieren Sie bitte. Man sagt, sagte Lose, die Wahrheit eines Satzes lege in seiner Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Was halten Sie von diesem Satz? Ich stimmte zu. Ja, das erschwert jede Konversation. Ich liebe Margot, fuhr er fort. Das ist die Wahrheit. Aber liegt sie in Übereinstimmung mit den Tatsachen? Denn die Unwahrheit eines Satzes liegt dann auch in seiner Übereinstimmung mit den Tatsachen. Oder die Nicht-Übereinstimmung mit den Tatsachen. Wenn die Wahrheit des Satzes... An dieser Stelle erschien Margot. Nichts geschah. Jedenfalls nichts Bedeutsames. Sie starrten sich an, lose zitterte, Madames Lippen umspielte, ein ironisches Lächeln. Entsetzlicher Stil, wie überaus peinigend an einem solchen Nachmittag noch einmal. Sie lächelte ironisch. Es war ein angemessener Satz, und? Es war ein erstarrtes Tableau, denn ich wagte mich nicht zu rühren. Sie sahen sich an, ich sah Madame an. Und ihre Schönheit und plötzlich im Gebüsch. Ja, was? Die Erzieher waren da. Der Herr Bacht und der Herr Fichtel, 10 Schritte voneinander entfernt. Herr Fichtel neben einem Knaben. Und der Knabe repetierte mit eintöniger Stimme, während die Vögel zwitscherten. Bamalip, Bamana, Paralipton, Babara, Babari. Barocco, Baroccos, Boccardo, Cagetti, Calamis. Es ging, glaube ich, bis Tarabti. Es war so rätselhaft. Leider überhaupt nicht. Herr Fichtel übte mit Franz die mnemotechnischen Ausdrücke der logischen Zeichen und Herr Bacht mit der kleinen Franziska. Ebenso seltsam, aber dafür tiefsinniger. Sie erzählte eine Geschichte. Welche? Moment. Über den Löwen. Die erste Eigenart ist diese. Wenn die Löwin ein Junges gebiert, gebiert sie es tot und sie setzt sich ihm gegenüber 3 volle Tage und blickt es an. Blickt sie aber weg, so wird es nicht lebendig. Nach 3 Tagen kommt der männliche Löwe und bläst in seine Nasenlöcher den Atem des Lebens und es wird zum Leben gebracht und erholt sich. Mein Gott, der plane Unsinn. Hoffentlich kommt bald Herr Lemros. Guten Tag. Arbeiten Sie tüchtig, aber keine Seelenergüsse. Beschreiben Sie einen Stuhl oder eine Schüssel oder einen Topf. Wann hatte sich Lemros angesagt? 14 Uhr pünktlich. Richten Sie doch bitte wieder Professor Müller auf. Es ist eine Frage der Perfektibilität. Wie viel Uhr? 14 Uhr. Nehmen Sie vom Port. Dieses Warten enerviert. Wissen Sie, Lose, ich wollte etwas ganz Einfaches. Als Philosoph und Analytiker müssen Sie mir zustimmen. 1000 beseelte Werkzeuge, eingefangen in einem Zustandsmodell. Theoretisch hätte es gehen müssen. Denn es will scheinen, als ob es bei gegebenem Anfangszustand der Maschine und gegebenen Eingabesignalen immer möglich sei, alle zukünftigen Zustände hervorzusagen. Eingedenk der Laplace'schen Einsicht, dass es möglich sein sollte, aus einem momentanen, durch Lage und Geschwindigkeit sämtlicher Partikel beschriebenen Gesamtzustand des Universums, alle zukünftigen Zustände hervorzusagen. Sie sprechen so flüssig, so leicht, so gut. Hat Margot Sie am Ende erhört? Was für ein wunderbarer Port. Wo war ich stehen geblieben? Maschinen können nicht denken. Keine Maschine kann denken. Ich habe mein Kind von Müller gemordet. In der Adoleszenz. Wie? So weit sind Sie schon gekommen und gediehen? Die Programmierung war schon in diesem Stadium? Das Modell eines Modells, Generation nach Generation, gemodelt und gemodelt, Modul nach Modul. Er ist gänzlich verwirrt. Es gibt theologische Einwände und praktische. Und magische, ich meine mathematische, können zum Beispiel in einem genügend reichhaltigen logischen System Sätze formuliert werden, die innerhalb des Systems weder beweisbar noch widerlegbar sind. Monsieur so, Lemros. Dies ist, pardon, war Professor Müller ein Gelehrter und dies ist ein belehrter Freund der Familie Dr. Lose. Ich freue mich, Meister. Wo bitte ist Ihr Universalautomat? Ist Ihr, können sehen? Ein kleiner schwarzer Kasten mit Löchern? Das soll... Ist todsicher. Ich weiß nicht recht, wozu ist der kleine Schlitz an der Seite? Stößt aus Antworten in Form von kleinen Billets. Nur keine Missverständnisse. Hallem Ross, dies ist kein Android oder ein simpler Mechanismus mit Uhrwerk. Auch kein Beaucanson-Automat oder ein später kleiner Nachbar der Maschinen Campalins. Dies ist der angeblich funktionierende Lemrosche Universalapparat. Aber ja, ich kann beinahe alles, solange Billets haupten in Kleinleib. Gänzlich anthropomorphisiert. Kann er, ich meine, es sprechen? Nicht sprechen, kann ausstoßen kleine Billets bei richtigen Fragen. Das scheint mir doch sehr windig zu sein. Gestatten Sie ein paar Fragen. Was eine Maschine oder ein Automat ist? Ist in sie konstruiert? In diesem Sinne frage ich Sie. Insofern Maschinen als Bewusstseinsäquivalenzen konstruiert werden, obliegt ihnen jene Konstruktionstätigkeit, welche eben exakt das Bewusstsein selbst ausmacht? Ist dem so? Wird schon so sein. Man muss halt eben stellen richtige Fragen. Dann Automat gibt richtige Antworten. Betrachten wir einen Augenblick folgendes Problem. Wenn Bewusstseinstätigkeiten physikalische Prozesse sind und wie diese analysiert werden können und dann deren Erklärung im Prinzip vollständig ist, bedeutet dies dann aber nicht, dass sie technisch reproduzierbar sind? Die Frage ist die, auf welchem Raum? Ich weiß nicht, ob 20 mal 40 Zentimeter genügen. Lassen wir das Theoretische einmal beiseite. Lemros, was kann diese Apparatur, diese Maschine oder dieser Automat? Ist alte Maschine mit großes Gedächtnis, hat viel Verstand. Sollte es sich wieder erwarten, tatsächlich um eine Simulation künstlicher Intelligenz oder das, was wir dafür halten? Was kann dieses Meisterwerk? Ist doppelt geschaltet. Meinen Sie binär? Sie sprechen unpräzise. Sehen Sie diese Zeichnung. Zwei Aussagen, P plus Q, dann die Schaltstruktur, also Blackbox, sollen zu einer Konjunktion... Das führt zu weit. Keine Eingriffe mehr. Verzeihen Sie diese kleinlichen Bedenken, lieber Lemros. Was heißt der Ausdruck richtige Fragen? Das ist einmal richtige Frage. Man kann jede erdenkliche Frage stellen und die Maschine beantwortet sie? Kommt darauf an. Jedenfalls auf Frage. Sonst, sie macht Wetterprognosen, es heißt so. Ich kann Rechenoperationen, also multiplizieren und addieren, aber auch dividieren und subtrahieren, würzeln, ziehen, aaron und die Primzahlen bis zur größten. Und die wäre? Ich stecke in eine Karte und prompt, sie gibt andere Billets zurück mit Antwort. Es ist eine Sie? Aber ja, ich verehre die Frauen. Bitte? 969 Ziffern, kurz 2 hoch 3217 minus 1. Erstaunlich. Ganz, ganz erstaunlich. Ich weiß gar nicht, was ich... Welche Fragen, welche und welche Antworten? Sie versteht alles, was sie macht. Wenn Sie verstehen, was Sie machen, um die Operationen zu verstehen, die sie macht, um die Fragen zu verstehen. Gesetzt, ich stelle die Frage, welche Ordnung ist für dieses kleine Anwesen die optimale bei Berücksichtigung etwaiger Expansion oder anderer verschiedener Komponenten? Maschine kann nur geben drei Antworten auf alle Fragen. Ja, nein oder vielleicht. Und dann muss man Fragen stellen, richtig, sodass sie antworten kann mit ja oder nein oder vielleicht. So ist das. So ist das. Was für ein Tag. Wenn Müller wieder seiner Sinne mächtig ist, soll zum Arzt geschickt werden. Welches Entscheidungsverfahren liegt zugrunde? Ich meine... Ich bitte, fragen Sie doch die Maschine. Sie gibt alle erwünschten Antworten. Sie müssen immer nur fragen. Das war die Hörkomödie Friedliche Automaten von Karin Billingroth und Ingomar von Kieseritzky. Die Personen und ihre Darsteller waren Henk, Richard Münch, Olson, Jon Laxdal, Bacht, Gerhard Garbers, Fichtel, Siegfried Kernen, Müller, Knut Hinz. Lose, Hans Kahlert, Limrotz, Manfred Steffen, Margot, Marlen Diekhoff, Sprecherin Evelyn Hamann, ein Diener, Ingomar von Kieseritzky. Der Toningenieur war Dietmar Fuchs, für die Technik verantwortlich waren Renate Eickmeier und Birgit Gall. Die Regie führten die Autoren.